Erster, das Wort des Herrn kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, willst du die Stadt richten? Ja, willst du die Stadt richten, die viel Blut vergossen hat? Zeige ihr alle ihre schlimmen Taten. Dritter, sage, so spricht der Herr Jahwe, o Stadt, du hast Blut vergossen. Du hast auch Götzen gemacht. So hast du dich selbst unrein gemacht. Vierter, du bist schuldig wegen des Blutes, das du vergossen hast. Deine Götzen haben dich unrein gemacht. Du hast deine Zeit erreicht. Darum mache ich dich zu einer Schande für die Völker. Alle Länder werden über dich spotten. Fünfte, Menschen nah und fern werden über dich spotten. Du bist bekannt als unrein und voller Unordnung. Sechster, die Fürsten in Israel sind stark. Jeder von ihnen will Blut vergießen. Siebter, man achtet Vater und Mutter nicht. Man behandelt Fremde schlecht. Waisen und Witwen werden unterdrückt. Achter, du achtest meine heiligen Orte nicht. Du entweist meine Sabbate. Neunter, es gibt Menschen, die lügen und dann Blut vergießen. Auf den Bergen isst man Opferfleisch. Man treibt Unzucht in der Stadt. Zehnter, man schläft mit der Frau des Vaters. Man missbraucht Frauen, die ihre Periode haben. Elfter, ein Mann schläft mit der Frau seines Nachbarn. Ein anderer schläft mit seiner Schwiegertochter. Ein Dritter schändet seine Schwester, die Tochter seines Vaters. Zwölfter, Mann nimmt Bestechung an, um Blut zu vergießen. Du hast zu viel Zinsen genommen. Du hast deinen Nächsten betrogen. Aber du hast mich vergessen, spricht der Herr Jahwe. Dreizehnter, ich werde meine Hand schlagen über deinen Gewinn. Ich schlage auch über das Blut, das in der Stadt vergossen wurde. Vierzehnter, wirst du stark bleiben? Werden deine Hände fest sein, wenn ich dich strafe? Ich, Jahwe, habe es gesagt und ich werde es tun. Fünfzehnter, ich werde dich unter die Völker zerstreuen. Ich werde dich in andere Länder schicken. Ich werde deine Unreinheit von dir nehmen. Sechzehnter, du wirst vor den Völkern entweiht sein. Dann wirst du erkennen, dass ich Jahwe bin. Siebzehnter, das Wort des Herrn kam wieder zu mir. Achtzehnter, Menschensohn, die Leute von Israel sind wie Abfall für mich. Sie sind wie Erz, Zinn, Eisen und Blei in einem Ofen. Sie sind wie unreines Silber geworden. Neunzehnter, darum spricht der Herr Jahwe, ihr seid alle wie Abfall geworden. Darum werde ich euch in Jerusalem sammeln. Zwanzigster, man sammelt Silber, Erz, Eisen, Blei und Zinn in einem Ofen. Man macht Feuer, damit es schmilzt. So werde ich euch in meinem Zorn sammeln. Ich werde euch hineinstoßen und euch schmelzen lassen. 21. Ich werde euch sammeln. Ich werde mein zorniges Feuer gegen euch anzünden. Ihr sollt darin schmelzen. 22. Wie man Silber im Ofen schmilzt, so werdet ihr schmelzen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, Jahwe, meinen Zorn über euch gebracht habe. 23. Das Wort des Herrn kam wieder zu mir. 24. Menschensohn, sage zu dem Land, du bist ein Land ohne Regen. Du wurdest am Tag des Zorns nicht nass. 25. Die Propheten im Land haben sich verschworen. Sie sind wie ein brüllender Löwe, der raubt. Sie töten Menschen. Sie nehmen Besitz und wertvolle Dinge weg. Sie machen viele Frauen zu Witwen. 26. Die Priester halten meine Gesetze nicht. Sie entweihen meine heiligen Orte. Sie machen keinen Unterschied zwischen heilig und unheilig. Sie lehren nicht den Unterschied zwischen rein und unrein. Sie beachten meine Sabbate nicht. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. 27. Die Anführer im Land sind wie Wölfe, die rauben. Sie wollen nur Blut vergießen. Sie wollen Menschen töten, um Gewinn zu machen. 28. Die Propheten decken dies mit Lügen zu. Sie sehen falsche Dinge und sagen Lügen voraus. Sie sagen, so spricht der Herr Jahwe. Aber Jahwe hat nicht gesprochen. 29. Die Menschen im Land üben Gewalt aus. Sie rauben. Sie behandeln die Kleinen und Armen schlecht. Sie tun Fremden Unrecht. 30. Ich suchte einen Mann unter ihnen. Er sollte eine Mauer bauen oder für das Land eintreten. Dann würde ich das Land nicht zerstören. Aber ich fand keinen. 31. Darum goss ich meinen Zorn über sie. Mit dem Feuer meines Zorns machte ich ihnen ein Ende. Ich gab ihnen ihren schlechten Weg zurück auf ihren Kopf, spricht der Herr Jahwe.